Erste Szene. Turmzimmer. Innen. Dämmerung. Massive Wände mit schwerem Stoff bespannt. Eine barocke Stehlampe wirft im Vordergrund einen warmen Lichtkegel auf einen grazilen weiblichen Körper. Kameraransprung, Großaufnahme, eine junge Frau. Schnitt. Ihre Augen, sie öffnen sich. Schnitt. Ein Skalpell nähert sich ihrem Kehlkopf. Schnitt. Sie schaut direkt in die Kamera. Sie schaut uns an. Schnitt. Der stumme Tod. Die Hörspielserie zu Babylon Berlin. Nach dem Roman von Volker Kutscher. Bearbeitung Thomas Böhm und Benjamin Quabeck. Komposition Verena Guido. Regie Benjamin Quabeck. Erste Folge. 28. Februar bis 1. März 1930. Ich habe hier die Kulissen für die Böhmann-Produktion geladen. Wo kommen die hin? Ton 3, da hinten rechts. Menschen am Sonntag. Das ist toll. Nicht so ein expressionistischer Mumpitz. Wirklichkeitsfilme? Dafür gehe ich doch nicht ins Kino. Doch, doch. Sjöttmann und Billy Wilder. Neue Sachlichkeit. Umbau, Leute. Frankie, wie das hier den Bellmann? Das ist die geänderte Dispo für Liebesgewitter. Wo ist der Bellmann? In der Tonaufnahme. Beste Aussichten für Kinobegeisterte. Psst. Greta Garbo spricht. Schon bald kommt der erste Tonfilm der schwedischen Ausnahmekünstlerin in die Kinos. Die Garbo spielt die Hauptrolle in der Verfilmung des Eugene O'Neill-Theaterstücks Anna Christie. Wunderbar, haben wir. Ich sag euch, diese tönenden Wochenschauen, das wird eine große Sache. Das will ich doch hoffen. Herr Bellmann, Sie mögen bitte diese geänderte Dispo unterzeichnen. Ich bring das schnell ans Set. In Ordnung. So, wir machen jetzt noch die Nachricht zum Hochwasser bei den Franzacken. Und nächste Woche läuft das vor dem Hauptfilm. Im Kino. Sie glauben also tatsächlich, dass Sie so etwas mit mir machen können? Wenn ich mich nicht täusche, hat doch Herr von Kessler genau das mit Ihnen machen können, nicht wahr? Ich glaube nicht, dass Sie das etwas angeht, mein lieber Graf Thor. Das ist keine Antwort. Reicht Ihnen das als Antwort? Aus! Aua, Mensch, Betty, wir haben abgebrochen. Was denn? Hat der Donner nicht funktioniert? Wir lösen immer Next Take aus. Er soll kommen, wenn ich ihm die Ohrfeige gebe, oder? Ja, aber ich habe vorher abgebrochen. Aha, bin ich das Problem. Kann ich was verbessern? Du hast die letzten Worte in die falsche Richtung gesprochen, Betty, mein Engelchen. Die Mikrofone haben dich nicht drauf. Pff, Mikrofone. Jo, ich hab dir das gesagt. Machen wir hier ein Sendespiel oder Hörspiel? Wie es jetzt heißt, mit so kleinen, lächerlichen Geräuschen und Stühleknarzen. Film ist Licht und Schatten. Betty, du hast recht, aber die Zeiten ändern sich. Jetzt ist es Licht, Schatten und Ton. Ohne Ton ist es die Vergangenheit, mit ist es die Zukunft. Es gibt genügend Künstler, die ohne Ton drehen. John Chaplin, Fritz Lang, die verstehen, dass Ton bloß eine Banalisierung ist. Aber wegen Metropolis lacht jetzt noch die ganze Welt über unsere Ufer. Und zu Recht. Außerdem schreibt Lang gerade selbst mit seiner Frau an einem Tonfilm. Können wir jetzt drehen? Mit der? Wirklich? Ja, schräge Sache. Der Titel ist nur ein Buchstabe. W oder so. M. Über einen Serienmörder. Ja, richtig. Ach, Luise, kannst du bitte bei Victor nochmals die Haare, die glänzen im Vordergrund immer so im Gegenlicht. Wieso weißt du schon wieder, was der Fritz macht? Oh, der hat mich für Maske angefragt. Lass uns die Szene nochmal machen. Betty, mit deiner wunderbaren Stimme. Denk einfach daran, in die richtige Richtung zu sprechen. Denken? Ich denke meine Rolle nicht. Ich spiele sie. Dann spiele bitte in die andere Richtung und schlag nicht wieder so fest zu. Es ist nicht schön, wenn die Ohrfeige lauter ist als wie der Donner. Na gut. Kamera und Klappe! Erst den Ton, Jo. Ja, noch mal, ja. Ton ab! Ja, Liebesgewitter, 352, die zweite. Klapp! Und bitte! Sie glauben also tatsächlich, dass Sie so etwas mit mir machen können? Wenn ich mich nicht täusche, hat doch Herr von Kessler genau das mit Ihnen machen können, nicht wahr? Ich glaube nicht, dass Sie das etwas angeht, mein lieber Graf Torwald. Das ist keine Antwort. Reicht Ihnen das? Nein! Der Donner. Was ist mit dem Donner los? Feuer! Der Scheinwerfer. Flash ein. Betty! Feuer! Nein! Notlicht. Betty. Oh Gott. Victor, was hast du getan? Polizei! Wir brauchen die Polizei hier! Charlie, du beehrst uns? Nur kurz. Weshalb? Wegen eines juristischen Dilemmas. Oh, klingt interessant. Wollen Sie uns nicht vielleicht beim Essen erklären, was das ist? Ach, Herr Brenner, sehr nett, aber ich habe nicht so viel Zeit. Ich wollte Oberkommissar Böhm um einen Rat fragen. Natürlich, Charlie. Vielleicht ein andermal. Ja, bitte. Fräulein Ritter. Herr Oberkommissar. Sind Sie durchs Examen gefallen? Nein, keine Sorge. Dann würde ich schwarz tragen. Ich habe nur eine knifflige moralische Frage und würde gerne meine Intuition dazu mit Ihren preußischen Tugenden abgleichen. Ich fühle mich geschmeichelt. Ich muss gerade aber ein Einsatzkommando losschicken. Es gab einen Unfall an einem Filmdrehort. Eine unschöne Angelegenheit. Keiner meiner Männer möchte sich mit den Filmschnöseln abgeben. Wie wäre es denn mit Kommissar Rath? An den hatte ich auch schon gedacht. Bodenständige Aufgaben sind nicht das Schlechteste für ihn. Sie sagen es. Obwohl ihm das Schreiben von Berichten nicht sehr liegt. Er wird Übung darin bekommen. Nun gut, dann zu Ihrer Frage. Es handelt sich um ein moralisches Dilemma. Haben Sie schon mal vom sogenannten Weichenstellerphänomen gehört? Landstraße, Ecke Kurfürstendamm. Gerion, du hast wieder viel zu viel Zucker genommen. Bist du zuckersüchtig? Gerion, musst du das jetzt lesen? Beruflich. Es geht um Genner. Gut, dass ich nicht mitgegangen bin. Wohin? Nach Düsseldorf. Gennard kommt mit dem Fall nicht voran. Aber er hat einen neuen Täterbegriff geschaffen. Serienmörder. Oh, das klingt aufregend. Die Bevölkerung wird schon panisch. 9 Tote. Frauen. Kinder. Und man hat ihn noch nicht geschnappt? Entschuldigen Sie, Fräulein. Kathi. Gräf, wo brennt die Burg? Wir müssen nach Marienfelde. Eine Tote bei der Labelle Filmproduktion. Dann lass uns sofort los. Entschuldige bitte, Kathi. Wir haben noch nicht über den Kostümball am Samstag... Ich habe leider keine Karten gekriegt. Aber ich? Sehr gute sogar. Dann sehen wir uns einfach da. Bis dann. Zahlst du bitte? Bitte. Sei froh, dass Böhm deine Stammcafés nicht kennt. Er hat eine Stunde lang versucht, dich zu erreichen. Du bist doch im Dienst. Sie deine Freundin? Ich habe sie Silvester kennengelernt und hätte sie Neujahr nach Hause schicken müssen. Also nichts Ernstes? Eigentlich wollte ich heute mit ihr Schluss machen, habe es aber nicht über die Lippen gekriegt. Ich habe Böhm gesagt, du seist noch an der Sache Isolde her. Ich bin zum Laufburschen für Suizidprotokolle geworden. Wie sagte Lange, Selbstmord ist das Einzige, was diesen Winter Konjunktur hat. Verdammte Wirtschaftskrise. Wer ist Lange? Neuer Assistent aus Hannover, bei Brenner in der Mannschaft. Brenner. Dieser böhmische Speichellecker. Ja, da fällt mir ein, ich habe heute Charlie getroffen. Sie war bei Böhm. Aha. Du sollst morgen früh zur Beerdigung von Horst Wessel. Es könnte Ärger geben zwischen den Roten und den Nazis. Ach so ein Laufburschenmist. Übernimm du das bitte. Er hat deutlich gesagt, Gerion Rath. Er will einen Bericht, den kriegt er. Von dir. Muss ja kein Name draufstehen. Und ich zahle fürs Betrinken im nassen Dreieck. Na komm. Warum sollte ich das für dich machen? Weil ich heute Abend noch meinen Vater treffen muss und Adenauer. Das kann spät werden. Und du guckst doch gerne zu, wenn die Roten eins auf die Schnauze kriegen. Aufdecken, Czerwinski. Oh. Sie wurde von einem herunterfallenden Scheinwerfer getroffen, der dann in Brand geriet. Warum brauchen die hier so viele Scheinwerfer? Wieso bauen Sie das Studio aus Glas und hängen dann alles ab? Glas hat eine schlechte Akustik. Zu schlecht für einen Tonfilm. Unsere Branche ist im Umbruch. Sind Sie der leitende Inspektor? Ich habe schon auf Sie gewartet. Warum? Wegen der Pressekonferenz. Die gibt es vorerst nicht. Darf ich fragen, wer Sie sind? Bellmann. Heinrich Bellmann, ich bin der Produzent von Liebesgewitter. Sie können es immer noch nicht fassen. Kommissar Rath, Sie sollten zuerst mit dem da vorne sprechen. Viktor May ist der Hauptdarsteller und Ehemann der Toten. In einer halben Stunde kann die Pressekonferenz anfangen. Wie Ihnen Kommissar Rath schon sagte, kann es hier keine Pressekonferenz geben. Fassen Sie ihn aber vorsichtig an. Er glaubt, er hätte seine Frau getötet. Das war doch der Scheinwerfer. Ja, der hat sie schwer verletzt. Aber die Todesursache war wohl ein elektrischer Schlag, ausgelöst durch das Wasser, das er auf Betty Winter geschüttet hat. Dann hat er recht. Woher kam das Wasser? Ja, das kam hier aus den Löschreibern. Stehen hier überall rum. Alte feuerpolizeiliche Vorschrift. Eine Branche im Umbruch. Nehmen Sie mich fest. Hören Sie nicht auf ihn. Warum sollten wir Sie festnehmen? Ich habe Betty umgebracht. Herr Meissner, das war ein Unfall. Er steht unter Schock. Er muss jetzt keine Aussage machen. Er kann aufs Präsidium kommen, wenn es ihm besser geht. Ich werde ihn begleiten. Wer sind Sie denn? Cora Bellmann, die Tochter des Produzenten. Hier ist meine Karte. Kommissar Rath, der Beleuchter ist jetzt auch da. Oberbeleuchter Lüdenbach. Guten Tag, Herr Kommissar. So, hören Sie mal, Herr Lüdenbach. Wie konnte es dazu kommen? Überprüfen Sie die Scheinwerferhalterung nicht? Doch, ständig. Wenn das Licht nicht stimmt, kann nicht gedreht werden. Und heute Morgen war alles in Ordnung? Alles einwandfrei. Waren Sie schon oben? Ihre Leute lassen mich nicht. Czerwinski, gehen Sie mal mit Herrn Lüdenbach auf den Leuchtboden. Czerwinski? Gräf! Kommen Sie! Da hoch. Muss das sein? Tja, schon. Gehen Sie vor. Wie viel ist das? 20 Meter. Das sind nur 10. Schlechte Erfahrungen. Hm. Der Krieg? Sowas Ähnliches. Fahren wir dann. Darf bis heute kommen. Hier hat er gehangen, der Scheinwerfer. Und? Das gibt es doch gar nicht. Das darf nicht passieren. Was denn? Die Scheinwerfer sind mit doppelten Bolzen gesichert. Die Bolzen fehlen auf beiden Seiten. Doppelte Materialermüdung ist ja wohl auszuschließen. Also wurde schlampig gearbeitet. Von wem? Nicht von meinen Leuten. Wer hat das Licht heute Morgen eingestellt? Peter Glaser. Der versteht sein Geschäft. Und warum habe ich den Mann noch nicht zu Gesicht bekommen? Er ist vor dem Unfall gegangen. Ich habe ihn auch schon gesucht. Er hat sich nicht abgemeldet. Nicht bei mir. Verlassen Sie sofort diesen Raum. Das ist ein Tatort. Wer hat die hier reingelassen? Meine Herren, Sie stören laufende Ermittlungen. Gräf! Die sollen aufhören zu fotografieren! Sie sollen aufhören mit dem Fotografieren. Kommissar Rath, was Unfall oder was Mord? Auf den ersten Blick sieht es stark nach Sabotage aus. Wir werden Sie schon bald über den Fortgang der Ermittlungen unterrichten. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Und zwar auf der Pressekonferenz, die in wenigen Minuten in der Kantine beginnt. Woher kamen die so schnell? Das sind Berliner Reporter, denen macht keiner was vor. Deshalb spielt man am besten mit offenen Karten. Sie haben die informiert? Hier stirbt ein Mensch und Sie haben nichts Eiligeres zu tun, als... Du hast dein Recht, das zu erfahren. Hier starb nicht irgendein Mensch. Hier starb ein Star. Die große Betty Winter gab ihr Leben für ihren letzten Film. Liebesgewitter. Und die Polizei hat auch ein Recht darauf, alles zu erfahren. Das Filmmaterial des gesamten Drehtags ist hiermit beschlagnahmt. Ton nicht. Ton auch. Liebesgewitter, warum spürst du nicht, wie ich um dich zitter? Denn in unserem Bunde ist noch ein Dritter. Du gehörst nicht mir allein. Wie kann das sein? Ich steh im Liebesgewitter. Ach, die Liebe ist mal süß und mal bitter. Dabei bin ich doch der edelste Ritter. Sag, wann wirst du endlich mein? Blitz und Donner, die stehen mir zu Dienste. Hör, es donnert für dich, meine Schönste. Schau, der Blitz soll die Liebe entzünden. Lass am Ende unsere Herzen sich finden. Liebesgewitter, sehen Sie diesen witzigen, aufwühlenden, unvergleichlichen und einzigartigen Film im Kino. Gott Thor verliebt sich in eine Sterbliche. Aber jedes Mal, wenn ihm die Gefühle überkommen, blitzt und donnert es. Liebesgewitter mit Betty Winter und Viktor Meissner. Ein Labell-Tonfilm. Schon bald im Kino. Turmzimmer. Innen. Dämmerung. Im Vordergrund erscheinen die eindrucksvollen Schultern einer männlichen Person. Schrifttafel: Erwache, mein Engel, und erkenne deine Unsterblichkeit. Die junge Frau schluckt, fasst sich an den Hals. Ihr wird bewusst, dass etwas nicht stimmt. Sie ist sehr schwach. Sie will etwas sagen. Doch da ist nichts mehr. Schrifttafel: Was hast du mit mir gemacht? Ihre Augen mehr erstaunen als entsetzen. Er hat sie befreit. Hilfe. Schrifttafel: Ein Akt der Liebe. Ich rette dich vor der Vergänglichkeit. Sie keucht, kollabiert bereits fast. Streicher setzen ein, zart. Er erträgt kaum, wie sie ihn ansieht. Sie weiß nun, dass sie sterben wird. Aber sie wird leben als Star. Unvergänglich. Aus Liebe. Das ist jetzt klar zu sehen. Ja, sie versteht es. Ein Star im ewigen Licht. Der Mann schaltet seine Filmkamera ein. Schlagende Cellibögen imitieren das Geräusch des ratternden Filmes. Ja, das ist schön so. Wunderschön. Schrifttafel, noch ein bisschen. Wir haben es gleich im Kasten. Entschuldige Gerions Verspätung, Konrad. Immer im Dienst. Schon gut, Engelbert. Mein Nachtzug geht sowieso erst in 2 Stunden. Wie geht's dem jungen Rat? Schon eingelebt in der Reichshauptstadt? Danke der Nachfrage, Herr Oberbürgermeister. Heute bitte nur, Herr Adenauer. Wir treffen uns hier rein privat. 3 Kölner in Berlin. Wirklich ein gutes Tröpfchen, Konrad. Dann will ich mal gleich zur Sache kommen. Ich werde erpresst. Der Konrad bekommt anonyme Briefe. Jemand droht damit, Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen, die das Ende meiner politischen Existenz bedeuten könnten, wenn die Nazis sie in die Hände kriegen oder die Kommunisten. Wenn ich helfen soll, müsste ich genaueres wissen. Ich habe mich an der Börse verspekuliert. Sind Sie ruiniert? Von wem ruiniert? Das kriegen wir schon geregelt. Das darf nur nicht an die große Glocke gehangen werden. Und wie kommen Sie auf mich? Sie sind unser Mann in Berlin. Schauen Sie selbst. Poststempel Friedrichstraße. Wäre es nicht bedauerlich, wenn die Welt erfahren würde, was am Rande der Aufsichtsratssitzung der Deutschen Bank zwischen den Aufsichtsratsmitgliedern Adenauer und Blüthgen sowie Bankdirektor Brüning besprochen wurde? Ford bleibt in Berlin oder Adenauer geht in den Knast. Was soll das? Ford zieht nach Köln. Alles unterschrieben. Das modernste Autowerk Europas. Dann gehen in Berlin die Lichter aus. Und hier gibt's wieder ein paar Arbeitslose mehr. Dafür werden in Köln hunderte Arbeitsplätze geschaffen. Du musst rausfinden, wer den Brief geschrieben hat. Und ihm klarmachen, dass er ins Gefängnis wandert, wenn auch nur irgendein Wort aus vertraulichen Bankgesprächen an die Öffentlichkeit dringt. Die Welt im Blick. Nachrichten auf der Höhe der Zeit. Rationalisierung, Fusion, Sparmaßnahmen. Schlagwörter, die man täglich liest, täglich hört. Und jedes dieser Wörter bedeutet für neue Tausende von arbeitenden Menschen Erwerbslosigkeit, Hunger. Millionen Deutscher sind aus dem Produktionsprozess ausgesperrt, weil die Maschine sie überflüssig macht. Und diese Millionen zermürben sich im furchtbaren Kampfe um Arbeit. 1, 2, 3, 4. Nein, links. Zuerst mal links. 20 Minuten fürs Drehen gehen. Ja, links. Guten Morgen, Luise. Wie ist es? Jo. Wie geht es Ihnen? Ich habe kein Auge zugetan. Wie wir alle wahrscheinlich. Haben wir denn... Ja, Bellmann hat Ersatz für Betty. Eva Kröger. Aber Viktor? Der darf auf keinen Fall so aussehen wie ein trauernder Witwer. Das kriegen wir mit ordentlich Puder hin. Haben Sie gehört? Die Polizei hat eine Spur. Nein, welche? Peter Glaser. Wer ist das? Einer unserer Beleuchter. Und er ist seit gestern verschwunden. Er heißt in Wirklichkeit gar nicht so. Man sagt, er hat sich eingeschlichen. Was? Bellmann sagt, dahinter steckt Oppenberg. Oppenberg? Diese Made von einem Produzenten? Also wirklich Sabotage? Wie dieser Polizist vor der Presse behauptet? Ja, der blasse Kommissar, der kaum die Leiter hochgekommen ist. Totale Fehlbesetzung. Halt! Hier können Sie nicht einfach so rinfahren, ja? Da wird gedreht. Deswegen bin ich ja hier. Ich suche Herrn Manfred Oppenberg. Na, den werden Sie jetzt nicht sprechen können. Kriminalpolizei. Schranke auf. Kurze Pause, dann Bild 39. Jenny kann sich schon mal umziehen. 5 Minuten Pause für die Darsteller. Umbau auf Bild 39. Und parallel dazu. Herr Oppenberg? Sie? Das ist eine Überraschung. Kommissar Rath, es geht um einen Todesfall. Oh, Polizist. So kamen Sie mir damals gar nicht vor. Entschuldigung. Sie müssen mich mit jemandem verwechseln. Also wenn ich mir eins merken kann, dann sind das Gesichter. Das ist meine Berufskrankheit. Und ich sehe Ihres noch ganz genau vor mir im Venuskeller. Wie Sie mit meiner Vivian tanzen. Mit ordentlich Kakao in der Nase, wa? Wo ist sie denn? Wer? Vivian? Ich bin wegen Betty Winter hier. Ah, oh, dann hat Bellmann sie auf mich gehetzt. Niemand hetzt uns. Wir haben herausgefunden, dass Sie schon seit Jahren mit Bellmann im Clinch liegen. Also haben wir seinem Oberbeleuchter die Fotos aus Ihren Personalakten gezeigt. Dazu hatten Sie kein Recht. Begründeter Anfangsverdacht. Und berechtigt. Denn Herr Lüdenbach hat den Mann, der sich als Peter Glaser in den Dreh eingeschlichen hat, eindeutig als Ihren Aufnahmeleiter Felix Krempin identifiziert. Ja, ich habe Krempin zu Bellmann geschickt, aber nur, um ein bisschen zu spionieren. Was gibt es denn bei Bellmann für Geheimnisse? Keiner produziert Tonfilme so günstig wie er. Deshalb sollte sich Felix da mal umschauen. Warum ist er abgetaucht? Ja, vermutlich, weil Sie in der Presse was von Sabotage erzählt haben. Dann hat er kalte Füße bekommen. Ich gebe ihm Bescheid, sobald er sich meldet. Wenn Sie mir auch einen Gefallen tun. Dafür sehe ich keinen Anlass. Sie wollen noch nicht, dass Ihre Vorgesetzten erfahren, was Sie privatim so treiben. Ich sage nur Kokain. Das von Ihnen kam. Ich kann mit meinen Lastern leben. Aber nicht ohne Vivian. Was ist mit ihr? Sie ist verschwunden. Durchgebrannt. Ja, bestimmt nicht. Sie spielt die Hauptrolle in dem Film, den wir gerade drehen. Vom Blitz getroffen mit Rudy Czerny. Das wird ihr Durchbruch. Ja. Aber sie ist nicht zum Dreh erschienen. Und jetzt muss ich alles nach Richtungen mit ihm alleine drehen. Sie filmen nur in eine Richtung? Im Moment, ja. Waren Sie schon beim Vermissten-Dezernat? Ja. Nur Ihre Kollegen arbeiten zu langsam. Verstehen Sie, mit jedem Tag, an dem wir nicht mit Vivian drehen, verliere ich ein Vermögen. Deshalb kommen Sie mir jetzt wie gerufen. Was meinen Sie damit? Dass Sie für mich arbeiten werden. Es soll Ihr Schaden nicht sein. Hier, warten Sie mal. Hier ist schon ein kleiner Vorschuss. 300 Mark für den Anfang. Aber nicht gleich alles durch die Nase ziehen, ja. So, Leute, wir steigen wieder ein. Maske drehfertig machen, die Technik ist bereit. Eine Montage. Mund in Großaufnahme. Schrifttafel: Das Gift der Lüge. Augen in Großaufnahme. Schrifttafel: Das Gift des Betrugs. Ein Junge liegt gekrümmt, halb bewusstlos auf dem Boden, hält sich die Ohren zu. Schrifttafel: Das Gift der leeren Worte. Ein Licht scheint auf ihn herab. Er liegt in einem Lichtkegel. Er richtet sich auf. Es ist kein Junge. Es ist der geheimnisvolle Mann. Er schaut in das gleißende Licht. Schrifttafel: Es gibt eine höhere Welt. Eine reine Welt. Er dreht sich um. Zu seiner Linken die wunderschöne Frau. Er berührt sie an der Schulter. Schrifttafel: Vivien. Sie blinzelt. Schrifttafel: Komm, Vivien, wach auf. Jetzt kommt deine große Schlussszene. Lass deine süßen Lippen schweigen. Sei doch mal 5 Minuten still. Dann spielen so süß am Himmel Geigen, weil es der Liebesgott so will. Lass doch verstummen alle Worte, lass mich in deine Augen schauen. Dann träum ich uns an ferne Orte. Der Stumme Tod. Die Hörspielserie zu Babylon Berlin in 6 Folgen. Nach dem Roman von Volker Kutscher. Bearbeitung: Thomas Böhm und Benjamin Quabeck. Folge 1. Mit Ole Lagerpusch als Gerion Rath. Alice Dwyer als Charlie Ritter. Rudolf Kowalski als Oberkommissar Böhm. Fabian Busch als Kriminalsekretär Gräf. Jakob Diehl als Marquardt. Sowie Jan-Gregor Kremp als Bellmann. Als Gast: Uwe Ochsenknecht als Manfred Oppenberg. In weiteren Rollen: Hans-Gerd Kilbinger, Edda Fischer, Christoph Bertram, Gustav Schmidt und viele andere. Komposition: Verena Guido. Es spielten das WDR-Funkhausorchester und viele andere. Gesang: Annika Mauer und Malte Akona. Technische Realisation: Jürgen Glosemeier und Barbara Göbel. Regieassistenz: Luzi Kurt und Valentina Cilachmetovic. Regie: Benjamin Quabeck. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit Radio Bremen und Rundfunk Berlin-Brandenburg für die ARD-Hörspielprogramme und Deutschlandradio 2020. Dramaturgie: Thomas Leutzbach und Holger Rink.